Kapitel 6 Vorbereitung zur Heiligen Kommunion. Erstens, darf ich gehen oder bleibe ich besser fern? Stimme des Jüngers: Herr, wenn ich an deine Würde und meine Niedrigkeit denke, erfasst mich Zittern und Beben. Ich werde irre an mir selber. Denn bleibe ich fern, fliehe ich vor dem Leben, trete ich unwürdig hinzu, mache ich mich schuldig. Was soll ich also tun, mein Gott, du meine Hilfe und mein Trost in der Not? Zweitens, lehre mich den rechten Weg. Lehre mich den rechten Weg, gib mir eine kurze, passende Anleitung für den Empfang der Heiligen Kommunion. Es ist nützlich zu wissen, wie ich mein Herz für deinen Besuch bereiten soll, um dein Sakrament andächtig mit Ehrfurcht und Frucht zu empfangen und das große, göttliche Opfer darzubringen.